Staatsverschuldung, Gleichschritt, Marsch. Inflation, Schmerz, Tat im Marsch. Von weitem nichts mehr zu erwarten. Wo ist die Hoffnung, wo der Spaten? Wo ist der Glaube, der die Berge versetzt? Die alten Wunden werden weiter verletzt. Kuppenrutsch, werden verletzt. Ins neue Jahr. Ein besseres Leben rutsch. Mit dem das jedes Jahr. Kleinen Mann, glaubt er, dass er etwas ändern kann? Wenn wir ihm seine Meinung fort, Aufstand ja, aber bitte genormt. Der Junge wird bald schon verflogen, die Welt ist schön, danke für Drogen. Euch egal, welche Fahnen wehen, die Love for Wait darf nie vergehen. Guten Rutsch, nie vergehen.